Die 15 Titel des Albums wertete die Bundesprüfstelle schon kurz nach dem Erscheinen der CD im Februar 2014 als frauendiskriminierend, gewalt- und kriminalitätsverherrlichend. Durch die Titel ziehe sich sexuelle Demütigung. Mehr als 100.000 Tonträger hat Bushido zwar bereits verkauft, die CD Sunny Black darf aber nicht offen im Geschäft ausgelegt, die Titel nicht im Radio gespielt werden. Und dabei wird es vorerst bleiben, da das Verwaltungsgericht der Auffassung der Bundesprüfstelle folgt. Bushidos Argumentation, er würde für alle erkennbar fiktive Personen beschreiben und seine Fans wären mit den Eigenarten seiner Lieder vertraut, folgte das Gericht nicht. Das Verfahren wird jetzt eine Instanz weitergehen an das Oberverwaltungsgericht Münster, da eine Berufung ausdrücklich zugelassen wurde. Grotesk bleibt allerdings, dass die Musikvideos zur CD mit 2 Mausklicks im Internet abgerufen werden können, ohne jede Sperre. Das schaffen auch 8-Jährige ohne jede Mühe.